Hierauf schlug David die Philister und unterjochte sie, und David nahm so die Zügel der Hauptstadt den Philistern aus der Hand. Dazu schlug er die Moabiter und maß sie mit einer Schnur ab, indem er sie auf die Erde niederliegen hieß, je zwei Schnüre maß er ab zur Hinrichtung und je eine Schnurlänge, um die Betreffenden am Leben zu lassen. So wurden die Moabiter Davids tributpflichtige Untertanen. Ferner schlug David den König von Zoba, Hadadeser, den Sohn Rehobs, als er eben unterwegs war, seine Herrschaft am Euphratstrom aufzurichten. David nahm von ihm 1700 Reiter und 20.000 Mann Fußvolk gefangen, die Wagenpferde ließ David sämtlich lähmen, nur 100 Pferde ließ er davon übrig. Als aber die Aramäer von Damaskus dem König Hadadeser von Zoba zu Hilfe kamen, erschlug David von den Aramäern 22.000 Mann. Sodann setzte David Vögte im damaszenischen Aram ein, so dass die Aramäer Davids tributpflichtige Untertanen wurden. So verlieh Jahwe David Sieg überall, wohin er kam. Auch erbeutete David die goldenen Schilde, welche die Hofbeamten Hadadesers trugen, und schaffte sie nach Jerusalem. Dazu erbeutete der König David in Hadadesers Städten Theba und Berotai Erz in großer Menge. Als aber der König Tu von Hamat erfuhr, dass David das ganze Heer Hadadesers geschlagen habe, sandte Tu seinen Sohn Hadoram zum König David, um ihn zu begrüßen und wegen seines siegreichen Kriegs mit Hadadeser zu beglückwünschen. Hadadeser war nämlich dereinst ein Gegner Taus im Kriege gewesen, wobei er goldene, silberne und erne Gegenstände mitbrachte. Auch sie weihte der König David Jahwe, zusammen mit dem Silber und Gold, das er aus der Beute von allen den Völkern, die er unterjocht, geweiht hatte, von Edom, Moab, den Ammonitern, den Philistern, Amalek und von dem, was er von Hadadeser, dem Sohne Rehobs, dem Könige von Zoba, erbeutet hatte. Und David schloss Frieden. Nach seiner Rückkehr aber von dem Sieg über die Aramäer schlug David die Edomiter im Salztal, 18.000 Mann, und setzte in Edom Vögte ein, in ganz Edom setzte er Vögte ein, so dass ganz Edom David untertan wurde. Jahwe aber verlieh David Sieg überall, wohin er kam. Und David regierte über ganz Israel und übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volke. Job, der Sohn der Zeruja, war über das Heer gesetzt, Josaphat, der Sohn Ahiluds, war Kanzler, Zadok und Abiatar, der Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitubs, waren Priester, Seraja Staatsschreiber, Benajahu, der Sohn Jehojadas, befehligte die Kreter und Plätter, und Davids Söhne waren Priester.